dann bin du ihnen. Und wenn's auf euch geht, niemand zu sehen hat. Wir öffnen eure Augen, zeigen euch, dass die Union wird die Bombe für das Hören, die euer heiliges Bitter fetzt. Alles wird hier schön geredet, ganz egal, worum es geht. Menschen an der Armutsgrenze, traurig, aber Realität. Wie lange noch wird sich das ertragen? Wie lange die Geschichte hören? Wie lange noch wird hier nichts getan? Ein Leben im Klimawahn. Wie lange noch wird sich das ertragen? Wie lange die Geschichte hören? Wie lange noch wird hier nichts getan? Ein Leben im Klimawahn. Wie lange noch wird das so weitergehen?